Am Abend unternahm ich einen langen Spaziergang, der mich bis an die Drehbrücke führte. Für einen alten Mann eine beachtliche Strecke, aber ich hatte auch über einiges nachzudenken. Ganz oben stand die Frage, ob ich nicht doch langsam verrückt wurde. Meine Antwort war ein entschiedenes Nein. Die Schlangen in der Badewanne und die Hand mochten ja eine stressbedingte Sinnestäuschung gewesen sein, das hielt ich zumindest theoretisch für möglich, aber der Kinderwagen im Badezimmer war es nicht. Ich hatte zwar nur seinen Schatten gesehen, aber das Quietschen zuvor war unverkennbar gewesen. Er war in der Garage eindeutig versetzt worden, daher das Quietschen. Selbst wenn Perry nichts dergleichen gehört hatte, so wusste er doch, dass der Kinderwagen nicht mehr an derselben Stelle stand wie anfangs, obwohl er das mir gegenüber nicht zugeben wollte oder auch nur sich selbst gegenüber. Die Brücke war Tag und Nacht besetzt. An diesem Abend hatte ein gewisser Jim Morrison Dienst, nicht von den Doors, wie er gern sagte, ein Mann, der womöglich noch älter war als Perry oder ich. Wir unterhielten uns eine Weile über das Wetter, die anstehende Präsidentschaftswahl und die Folgen von Corona im Baseball, wo man ganze Stadien mit Pappkameraden besetzt hatte, damit die Ränge nicht so leer aussahen. Schließlich fragte ich ihn nach Mrs. Bell. »Waren Sie nicht der, der Sie gefunden hat?« sagte Jim. Wir standen vor seinem Wachhäuschen, das mit einem Fernseher, einem abgerockten Sessel sowie einer Einbautoilette ausgestattet war. Er trug eine gelbe Sicherheitsweste, eine rote Kappe mit dem Schriftzug Rattlesnake Key und bewegte einen Zahnstocher in seinem Mundwinkel. Ja, war ich. Die alte Lady konnte einem wirklich leid tun. Die ist nie über den Tod ihrer Jungs hinweggekommen, hatte den Kinderwagen überall dabei. Das war die perfekte Einleitung für meine eigentliche Frage. Meinen Sie, dass sie wirklich glaubte, die Kinder sitzen noch da drin? Er kratzte sich das unrasierte Kinn. Kann ich nicht sagen. Meiner Meinung nach schon, zumindest zeitweise. Vielleicht sogar die meiste Zeit. Sie wollte es offenbar glauben, was eine gefährliche Sache ist, meiner Meinung nach. Warum? Am besten akzeptiert man, dass die Toten tot sind. Es schmerzt, aber man muss weitermachen. Ich wartete darauf, dass noch mehr kam, aber das war nicht der Fall. Waren Sie danach auch an der großen Schlangenjagd beteiligt? Andy Perry hat mir von der erzählt. Oh ja, das war ich. Den Gestank der brennenden Schlangen rieche ich heute noch. Und soll ich Ihnen was verraten? Manchmal sehe ich sie auch noch vor mir. Besonders um diese Tageszeit. Er beugte sich über das Geländer und spuckte den Zahnstocher in den Golf von Mexiko. »Also in der Dämmerung, wenn alles Reale irgendwie dünner wird, zumindest wirkt das so auf mich. Meine Frau hat gern gesagt, mit solchen Flausen im Kopf hätte ich lieber dichter werden sollen. Später, wenn die Sterne rauskommen, ist alles wieder gut. Und der Sternenhimmel wird auch heute wieder großartig sein. Ich habe noch bis 12 Dienst, danach übernimmt Patricia.« »Kommen hier nachts überhaupt noch Boote durch? Ich meine, im Sommer ist doch eh weniger los.« Oh, »Sie würden sich wundern. Sehen Sie mal nach oben.« Er deutete auf den Mond, der soeben aufgegangen war und ein gleißendes Silberband über das Wasser legte. »Romantische Mondscheinfahrten sind das Ding hier. Im Gegensatz zu Neumond, da sehen Sie hier nur die Küstenwache oder die Drogenfahnder. Die Jungs haben es immer eilig. Glauben tatsächlich, unsere alte Brücke geht schneller auf, wenn sie nur genug mit dem Horn nerven.« Wir unterhielten uns noch etwas weiter, bevor ich sagte, ich müsse mich langsam auf den Heimweg machen. »Klar doch«, sagte Jim, »in unserem Alter läuft sich so eine Strecke nicht von selbst. Aber immerhin haben sie Mondlicht.«